Kapitel 1, Seite 1, Absatz 1. Was ist die Antwort auf 99% aller Fragen? Geld. Kapitel 1, Seite 1, Absatz 1. Was ist die Antwort auf 99% aller Fragen? Geld. Ich bin kein schlechter Mensch. In gewissen Situationen muss ich mir die Frage stellen, was würde ein schlechter Mensch tun? Das muss kriegen im Gesicht, sonst taucht das nicht.